Jugend erwacht, erhebe dich jetzt, die grausame Zeit hat ein Ende. Und die Sonne schickt wieder die Strahlen hernieder vom blauen Himmel gezählt. Die Lärche schickt frohe Lieder ins Tal, das Bächlein ermuntert uns an. Und der Bauer bestellt wieder Acker und Feld, bald blüht es all überall. Bau auf, bau auf, bau auf, bau auf, freie deutsche Jugend, bau auf. Für eine bessere Zukunft richten wir die Heimat auf. Bau auf, bau auf, bau auf, bau auf, freie deutsche Jugend, bau auf. Für eine bessere Zukunft richten wir die Heimat auf. All überall der Hammer ertönt, die Berge nach an zu uns spricht. Deutsche Jugend, pack an, bricht ihr selber die Macht für Frieden, Freiheit und Recht. Kein Zwang und kein Drill, der eigene Will erfülle dein Leben fortan. Mit dem Freien das Licht, das dir niemand zerbricht, deutsche Jugend, steh deinen Mann. Bau auf, bau auf, bau auf, bau auf, freie deutsche Jugend, bau auf. Für eine bessere Zukunft richten wir die Heimat auf. Bau auf, bau auf, bau auf, bau auf, freie deutsche Jugend, bau auf. Für eine bessere Zukunft richten wir die Heimat auf. Wir sind die erste Reihe, wir gehen Krieg voran. Das Feuer unserer Herzen kein Sturm entlöschen kann. Wir schaffen für den Frieden, das ist uns höchste Ruhm, ja Ruhm. Und unsere größte Ehre, wir Arbeitshelden tun. Wenn auch an unserem Wege noch manche Strecke schlacht, schon zeigen unsere Taten, was junger Mut vollbracht. Das Schwerste wird gezwungen, wenn nur das ganze Land ja lang beim Aufbau unserer Heimat uns reicht die starke Wand. Beim Aufbau unserer Heimat uns reicht die starke Wand. Wir sind die erste Reihe, die gehen Krieg voran. Wir werden immer ruhen, bis unser Werk getan. Drum Freunde, mutig vorwärts und keinen Schritt zurück, zurück im deutschen Land zum Segen und für die Menschheit Glück. Im deutschen Land zum Segen und für die Menschheit Glück. Auch immer wir wohnen, unser Glück auf dem Weg. gewissen Krieg. Unser Lied die Länder grenzen überfliegt. Freundschaft siegt, Freundschaft siegt. Über Klüfte dieses Krieges aller Schuld. Springt der Ruf, springt der Ruf. Freund, reit ich an, dass vom Glauben wir die Welt bekommen. Unser Lied die Ozeane überfliegt. Freundschaft siegt, Freundschaft siegt. Unsere Herzen erglühen, und den Schwur wiederholt jeder Mund. Rastlos wollen wir uns fühlen, dass kein Feind mehr zerstört unseren Mund. Friedliche Gedanken überwinden wir Schranken. Reißt euch die Hände, nun sich vollendet. Unser Lied die Ländergrenzen überfliegt. Freundschaft siegt, Freundschaft siegt. Über Klüfte dieses Krieges aller Schuld. Schwingt der Ruf, schwingt der Ruf. Freund, weil es heilt, das Vertrauen wir die Welt befreien. Unser Lied die Ozeane überfliegt. Freundschaft siegt, Freundschaft siegt. Sind die junge Garde des Proletariats.

Voran, das Kühl ihrer Väter begonnen, vollendet in Siegesfeuer. immer nur vorwärts. Kommt mit, weil wir jung sind, ist die Welt so schön. Lasst uns alle miteinander gehen. Unser Ziel ist aufgestellt, eine neue junge Welt wird es unsere Arbeit auch verstehen. Weil wir jung sind, ist die Welt so schön. Weil wir voll Vertrauen vorwärts gehen. Eine neue junge Welt wird durch unsere Arbeit aufgestellt. Ist der Weg auch schwer und doch so weit? Wir sind stark und sind zur Tat bereit. Weil das Leben uns gehört, bleibt die Zukunft nicht verkehrt. Geht ihr mutig vor, als ein Mann seid. Seht, wie das Neue beginnt, wir gehen vorwärts. Immer noch vorwärts, bleibt ihr zurück. Immer noch vorwärts, kommt mit, weil wir jung sind, ist die Welt so schön. Lasst uns alle miteinander gehen, unser Ziel ist aufgestellt, eine neue junge Welt wird durch unsere Arbeit auferstehen. Yeah.